Svidrigailov ist ein Rätsel. Svidrigailov beunruhigt ihn, das ist wahr, aber von einer ganz anderen Seite. Mit Svidrigailov steht vielleicht auch noch ein Kampf bevor. Svidrigailov ist vielleicht noch ein Ausweg, aber Porfiri ist eine andere Sache. So hatte denn Porfiri Rasumichin alles erklärt, psychologisch erklärt. Wieder hatte er mit seiner verfluchten Psychologie alles zu erklären versucht. Was, Porfiri? Sollte es möglich sein, dass Porfiri auch nur einen Augenblick geglaubt hat, Nikolai sei schuldig, nach allem, was zwischen ihnen beiden vorgefallen war, vor Nikolais Erscheinen, nach jenem Auftritt, Auge in Auge, für den es keine andere Erklärung gab, außer einer einzigen? In Raskolnikows Erinnerung war dieser Auftritt mit Porfiri in diesen Tagen schon mehrmals flüchtig aufgetaucht, aber immer nur stückweise, in Bruchstücken. Sich des ganzen Auftritts auf einmal zu erinnern, hätte er nicht ertragen können. Während dieser ganzen Szene hatten sie beide solche Worte gewechselt, waren solche Bewegungen und Gesten vorgekommen, hatten sie sich mit solchen Blicken gemessen, war einiges in einem Ton gesagt worden und hatte die ganze Szene einen Charakter angenommen, dass ein Geständnis von Nikolai, den Porfiri bereits beim ersten Wort und bei der ersten Geste richtig erkannt hatte, in gar keinem Fall die Grundlage von Porfiris Überzeugung hätte erschüttern können. Und nun dies. Selbst Rasumichin hat angefangen, Verdacht zu schöpfen. Die Szene im Korridor bei der Lampe ist an ihm damals doch nicht spurlos vorübergegangen. Da ist er dann wohl zu Porfiri gestürzt. Aber aus welchem Grund hat der ihn irreführen wollen? Was kann er damit bezwecken, den Verdacht Rasumichins auf Nikolai zu lenken? Er führt etwas im Schilde. Er verfolgt damit eine bestimmte Idee. Aber welche Art könnte die sein? Es ist wahr, seit jenem Vormittag ist viel Zeit vergangen, viel zu viel Zeit, und von Porfiri war seitdem weder etwas zu hören noch zu sehen. Das ist sicher kein gutes Zeichen. Raskolnikow nahm seine Mütze und schickte sich an, in Gedanken versunken, das Zimmer zu verlassen. Es war der erste Tag in dieser ganzen Zeit, an dem er sich wenigstens bei gesundem Bewusstsein fühlte. »Ich muss mit Svidrigailov zu einem Ende kommen«, dachte er, »um jeden Preis und so schnell wie möglich. Er scheint zu erwarten, dass ich zu ihm komme.« Und in diesem Augenblick erhob sich in seinem müden Herzen plötzlich ein so wilder Hass, dass er fähig gewesen wäre, einen von beiden zu ermorden, Svidrigailov oder Porfiri. Wenigstens fühlte er, dass er, wenn er nicht jetzt, so doch später imstande sein würde, es zu tun. »Wir wollen sehen. Wir wollen sehen«, wiederholte er immer wieder für sich.